Freunde, wie heißt es immer so schön, zu einem schönen Abend gehört ein schöner Mann, hier bin ich. Nein, mir geht's wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt mir das schon angemerkt. Ich könnte heute Abend Bonsai-Bäume ausreißen und Freunde, ein großer Mann, ich weiß nicht, ob es Leibniz war, der große Keksforscher, der hat einmal gesagt, das Fernsehen hat aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht. Und ich bin der Meinung, wir sollten heute Abend versuchen, aus diesem Halbkreis wieder einen Kreis zu machen. Ein Jahr ist vergangen, ich habe natürlich viel, viel gearbeitet wie ein Stier, ich war ein bisschen fleißig, nur um meinen Finanzbeamten glücklich zu sehen. Man ist natürlich auch im Jahr wieder ein bisschen ruhiger geworden, einige können das immer mitfühlen. Nicht? Wenn ich früher nach Hause kam, meine Frau lag mit einem fremden Mann im Bett, habe ich ihn erschossen. Heute komme ich so erschossen nach Hause, dass ich froh bin, wenn da einer ist. Es ist, Freunde, Freunde, ich habe ehrlich ein bisschen, im Moment muss ich zugeben, du, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Liebe, du. Ja, ich habe Schwierigkeiten, liege ich unten, kriege ich Platzangst, liege ich oben, kriege ich einen Höhenkoller, liege ich, ne? Lieg ich auf der Seite, kriege ich nichts vom Fernsehen mit, weißt du, nein. Freunde, und wenn ihr heute Abend glaubt, ich mache das hier zu meinem eigenen Selbstvergnügen, da liegt ihr eigentlich richtig, denn ich muss es ehrlich an diesem heutigen Abend einmal zugeben, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu erkennen, dass ich kein komisches Talent besitze. Aber da war es bereits zu spät, da hatte ich schon 6 Millionen Kassetten verkauft. Freunde, trotzdem sage ich euch, seid fröhlich. Humorlose Menschen wirken älter, glaubt mir das. Und es hat noch keinem geschadet, über sich selbst zu lachen. Das ist auch wichtig. Nur wenn der Humor ernst genommen wird, dann hört der Spaß auf. Denkt daran. Wenn man zum Beispiel einem Ostfriesen einen Witz erzählt, dann lacht er dreimal. Das erste Mal, wenn man ihn erzählt, das zweite Mal, wenn man ihn erklärt, das dritte Mal, wenn er ihn verstanden hat. Wenn man einem Bayern einen Witz erzählt, lacht er nur zweimal. Das erste Mal, wenn man ihn erzählt, das zweite Mal, wenn man ihn erklärt, verstehen tut er ihn sowieso nicht. Wenn man unserem Bundeskanzler Helmut Kohl einen Witz erzählt, lacht er nur einmal, wenn man ihn erzählt. Verstehen tut er nicht, erklären lässt er sich schon gar nichts. Freunde, und wenn man Fips Asmussen einen Witz erzählt, sagt er, den kenne ich und erzählt einen besseren. Ist es nicht so? Freunde, aber ich freue mich, die Stimmung ist gut, das liegt einfach daran, es ist wieder einmal knackig voll. Ihr habt es gemerkt, einige haben es mir schon offenbart, man kann nur ganz flach atmen. Ich habe auch vorne vorhin am Tresen noch einen Organspender entdeckt, der hatte die Haare schon abgegeben, also so ein Typ mit. Das war so ein Typ mit fleischfarbener Badekappe, ihr kennt diese Leute. Also. Aber ich habe zu ihm gesagt, Alter, bleib ruhig, auch Glatzköpfe haben manchmal eine Glückssträhne. Denn, ja, nee. Egon, wie heißt es immer so schön? Der Kahlkopf, der die Glatze föhnt, hat mit dem Schicksal sich versöhnt. Ist es nicht so? Ja, ist was dran. Kennst du die letzten Worte eines Friseurs? Wenn sie noch mal einen Blick in den Spiegel werfen wollen. Nee, schön, ich bin hier angekommen, du, drüben Tankstelle, kommt da einer rein, du, sagt, guten Tag, ich hätte gern 2 Scheibenwischer für meinen Trabi. Sagt der Tankwart, das ist endlich mal ein faires Angebot. Freunde, wie gesagt, ich habe, Freunde, eben vorne noch mit unserem Bürgermeister am Tresen noch einen kleinen Aufguss gemacht und ich habe ihn zum Bier eingeladen. Ja, wir Vortragskünstler müssen ja ein bisschen zusammenhalten, weißt du, und einige werden es wissen, einige nicht, er ist adelig. Ja, er ist durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und, ne? Sagt er zu mir, mein Sohn wird mir immer ähnlicher. Ich sagte, das ist schrecklich, kann man überhaupt nichts machen. Ich sagte, das ist ja, ja. Eigentlich, sagt er, eigentlich habe ich ja mit dem Alkohol Schluss gemacht. Also, neulich wollte ich meinem Bettvorleger beibringen, Pfötchen zu geben, sagt er. Und er sagt ja immer, du, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Er ist ja so ein richtiger, weißt du. Und sagt er, neulich war ich wieder so voll, ich raus aus der Kneipe, um meine Frau nicht aufzuwecken. Habe ich mich unten auf der Treppe schon ausgezogen, du. Als ich oben ankomme, bin ich auf dem Hauptbahnhof, du. Also, das ist, du. Nee, sagt er, aber jetzt du, jetzt mache ich wirklich Schluss mit dem Alkohol. Ich habe meine Schwiegermutter neulich doppelt gesehen, nicht? Und sagt er, du, meine Schwiegermutter, du, die ist ja jetzt leider auch von uns gegangen. Ich sag, wie konnte das denn passieren? Sagt er, weiß ich auch nicht, du. Ich habe sie nur durch so ein Fernrohr beobachtet. Ich sag, daran kann sie doch nicht kaputt gehen. Sagt er, nee, ich habe vergessen, vorher das Gewehr abzuschrauben. Es ist ja. Ne? Sagt er zu mir, kennst du das Idealgewicht einer Schwiegermutter? Ich sag, nee, 3,5 Kilo ohne Urne. Ne? Nee, unser Bürgermeister ist schon schön. Er sagt ja immer so schön, das Intelligenteste an meiner Frau ist ja ihr Weisheitszahn, sagt er. Und meine Frau, du, auf die lasse ich nichts kommen, sagt er, du. Meine Frau hat die Maße 90, 65, 90. Ich sag, Donnerwetter, das sind ja fast Idealmaße. Ja, sondern das andere Bein sieht genauso aus. Kinder, er sagt ja, du. Freunde, ich merke es an der Stimmung, es ist, dieses Haus ist irgendwie eine schöne Abfüllstation, nicht? Ist das nicht so? Ne? Und der Wirt, das ist ja nur ein Typ, der achtet ja auch ganz streng darauf, dass das Bier nie mit dem Eichstrich in Berührung kommt. Also, da ist er ja nur ganz eigen. Der hat ja auch immer die Sprüche drauf. Nicht, sagt er vorhin zu mir, zwei Korn, zwei Bier, hast du 0,8. Du. Eine Frau, zwei Kinder, hast du 0, nix. Weißt du, solche, der hat Sprüche drauf. Ja. Deshalb sage ich auch, Freunde, grundsätzlich beim Autofahren kein Alkohol. Fährst durch ein Schlagloch und verschüttest alles. Nicht, es ist ja. Deshalb habe ich neulich 10 Flaschen alkoholfreies Bier getrunken. Du. Mein Gaumen hat sich in Falten gezogen. Du. Meine Leber hat geglaubt, sie kommt in die Klapsmühle. Du. Ich bin mit dem Auto losgefahren, die haben mich angehalten. 50 Mark musste ich bezahlen. Ich war nicht angeschnallt. Der Wirt ist schon auf Zack. Der hat neulich hier 3 Typen, 3 Besoffene, volltrunken in ein Taxi gesetzt. Und hat zum Taxifahrer gesagt, den linken, den fahren Sie nach Mölln, den rechten nach Ratzeburg, den in der Mitte, den fahren Sie nach Lübeck. So, dann mache ich. Nach 10 Minuten ist er wieder da. Sagt er, du musst wieder die 3 Typen nochmal neu hinsetzen. In der Kurve sind sie mir alle zusammengefallen. Du. Nee, Kenner, du. Hier vorne in der Kneipe ist aber auch was los, du. Da sagt ein Gast, Herr Ober, in meinem Gulasch ist ein Stück Holz. Pferd ist ja in Ordnung, aber fährt mit Wagen, muss das sein? Kannst Sachen erleben, du. Oh, was los da vorne am Tresen, du? Da kam einer rein mit der gelben Armbinde. 3 Punkte drauf. Mit dem Hund an der Leine. Plötzlich wirft er den Hund 3-mal hoch. Sagt der Wirt, was soll denn der Blödsinn? Ja, man will sich doch mal umgucken können hier, oder? Es ist, Nee, nee, du. Da sitzt hier vorne 2 am Tresen. Der eine rülpst. Sagt der eine, erzähl noch mehr von zu Hause. Sagt er, weißt du eigentlich, was Geschwindigkeit ist? Sagt er, nee, weiß ich nicht. Pass auf, Geschwindigkeit ist, wenn einer aus dem 4. Stock scheißt, runterläuft, unten auffängt, nach oben guckt und sieht, wie der Arsch verschwindet. Das ist du, ja. Die beiden waren zu Gange am Tresen, du. Sagt er, was ist ein Lilliputaner mit 12 Kindern? Sagt er, das ist ein Fruchtzwerg. Das ist so, ne? Hä? Sagt er, kennst du den Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Sagt er, nee, kenne ich nicht. Ich muss beim Nageln den Gesichtsausdruck beobachten. Es ist ja. Da sagt plötzlich der Wirt, Fide, Telefon für dich. Der geht ran, kommt nach ein paar Minuten wieder, sagt er, oh, ich bin fertig, du, was ist denn los? Mein Vater ist gestorben. Oh, sagt er, das tut mir furchtbar leid, herzliches Beileid, du. 5 Minuten später klingelt das Telefon wieder, du. Fede, Telefon für dich. Der geht ran, kommt kreidelweich wieder. Sagt er, was ist denn du los? Das war mein Bruder, sein Vater ist auch gestorben, du. Ja, das ist so. Du, der Wirt hier vorne, du, der hat auch einen Charme, also wie soll ich sagen, den Charme eines Löffelbäckerfahrers bei Hochwasser, also ihr könnt mir folgen, also der ist, ja, der trägt auch die Nase nur so hoch, um von den Plattfüßen abzulenken, also der ist, ja, das ist ein richtiger, du. Ich sag zu ihm, warum hast du eigentlich keinen Whisky mit Eis hier? Sagt er, unser Barkeeper ist gestorben, der hat das Rezept mit ins Grab genommen. Ich sag, warst du auf seiner Beerdigung? Sagt er, nee, er kommt ja auch nicht zu meiner, du. Das ist auch der Wirt hier, du. Der Wirt, das ist so ein Typ, ich habe immer das Gefühl, dass er irgendwie hat er nicht alle Tassen im Klavier. Also der ist ja auch so mit Rassendiskriminierung, hat der Dächer, unheimlich. Merkt er schon in der Toilette, D und H, D, Deutsche, H, Holländer, weißt du. Und der hat, ja, das ja. Ich sag, Alter, wie geht's denn sonst zu deinen Tränensäcken? Ach, sag du, vor 2 Jahren wurde meine Frau im Urlaub schwanger. Letztes Jahr wurde sie im Urlaub wieder schwanger. Dies Jahr fahren wir endlich mal zusammen. Also das ist ja... Du, seine schwangere Frau hat ja damals gesagt, Herr Doktor, hat sie gesagt, mein Mann möchte wissen, ob... Sagt der gnädige Frau, Ruhe. Diese Frage wird häufig gestellt. Sex während der Schwangerschaft ist vollkommen unbedenklich. Sagt er, nein, sagt sie, nein. Mein Mann möchte nur wissen, ob ich weiter den Rasen mähen kann. Und er neulich ins Krankenhaus, in die Klinik. Und hat zur Schwester gesagt, ich möchte gern meine neugeborene Tochter sehen. Ja, sagt die Schwester, da gehen Sie mal gerade durch. Sie werden sich schon finden. Ja, da kommt dann die erste Tür, steht dran, dicke Kinder. Der macht die Tür auf und sagt, Elfriede! Nix, und da komisch. Er macht die nächste Tür auf, steht drin, magere Kinder. Elfriede! Nix. Die Tür wieder zu, geht an die nächste Tür, hässliche Kinder. Macht die Tür auf, sagt, Elfriede! Nix. Kommt an die nächste Tür, steht zurückgebliebene Kinder. Elfriede! Nix, rührt sich, der macht die Tür auf und so, na, denke, das war's wohl. Der dreht sich um, steht da hinten, die Tür steht dran, Elfriede! Nein, seine Frau hat ja nur auch ein uneheliches Kind. Und da hat der Arzt damals gesagt, also gnädiges Fräulein, Sie sind schwanger. Sagt sie, mit einem Mann habe ich nie was gehabt. Da will ich aber mal scharf nachdenken. Nö, sagt sie, nee, ich hatte nur mal so einen Flieger. Der hat mir gezeigt, wie Flugzeuge in der Luft aufgetankt werden. Und sie sagt ja morgens immer zu ihm, brauchst du noch etwas, bevor ich mich anziehe? Also sie ist ja auch... Also die ist ehrlich, du, die ist, seine Frau, du, die ist so heiß, die trägt Slips aus Asbest, also die ist, das ist, ja, du, ihr lacht, das ist auch eine richtige Alternative, du. Die kauft keine Tampons, nee, die kauft Tempotaschentücher, die dreht selbst, also die. Sagt sie neulich zu mir, ich bin gestern von einem Beamten vergewaltigt worden. Ich sag, woher weißt du, dass das ein Beamter war? Der hat überhaupt nicht mitgearbeitet. Kinder, es ist... Sagt er neulich so schön zu ihr, du, es ist schon erstaunlich, nicht? Die hübschesten Mädchen heiraten oft die größten Trottel. Sagt sie, das ist das schönste Kompliment, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Und er hat seine Frau ja früher mit Komplimenten überschüttet. Ja, hat er immer gesagt, also morgens, Schatz, morgens kann ich nichts essen, weil ich an dich denke. Mittags kann ich nichts essen, weil ich an dich denke. Abends kann ich nichts essen, weil ich an dich denke. Nachts kann ich nicht schlafen, weil mir der Magen knurrt. Ne? Ne? Sagt er, aber eigentlich ist unsere Ehe ganz in Ordnung. Sagt er, du, meine Frau versteht mich nicht, ich verstehe meine Frau nicht, sonst haben wir nichts gemeinsam, sagt er immer nicht. Also, sie sagt ja immer, ewig moserst du an mir rum, du. Immer korrigierst du mich, sagt sie, seit 10 Jahren, sagt er, seit 11. Er ist ein Typ. Er ist ja auch richtig so ein Typ, du, so 2 Zentner, weißt du. Der ist ewig im Kühlschrank, der hat den ganzen Kopf voller Frostbeulen. Also der ist, ja, der hat ja einen riesigen Frontspoiler, aber Muskeln wie ein Spatz Krampfadern. Also der, sagt er, sie sagt immer zu ihm, schön, du solltest ruhig mal die Vorspeise weglassen, statt des Hauptganges keine Nachspeise essen, nicht? Und der Arzt hat mal gesagt, was sich bewegt, setzt kein Fett an. Sagt er so, wie kommst du denn zu deinem Doppelkinn? Also, da kommt sie neulich nach Hause und da sagt er, Schatz, wo warst du? In einem Schönheitssalon. Sagt er, wo? Warum bist du denn nicht drangekommen? Also, nein, sie sagt immer, wer Adler verwendet, sieht noch lange nicht bescheuert aus. Also der hat ja, ja, nee, er sagt immer, du, wenn ich meine Frau mal mit einem fremden Mann im Bett erwischen würde, also, da würde ich seinen Hund erschießen und den weißen Stock zerbrechen. Also sagt er ehrlich, du, das ist, ja. Ja, ja. Nein, die führen eine Ehe, du. Neulich auf der Autobahn. Sagt er zu ihr, stehen wir schon 2 Stunden im Stau. Wir sind noch keinen Zentimeter vorwärts gekommen. Ja, sagt sie, genau, wie bei uns im Schlafzimmer. Kommt er neulich in die Bäckerei? In die Bäckerei, ne? Kommt da eine Frau rein, eine schwangere Frau? Und sagt, guten Tag, ich bekomme ein großes Weißbrot. Sagt er, die Geburt möchte ich sehen, du. Den kannst du was erleben, du. Kommt er neulich nach Hause, will sich über den frisch gebackenen Kuchen hermachen, sagt sie, nix da, der bleibt stehen bis Sonntag. Die gehen schlafen, nachts im Bett, rutscht sie rüber zu ihm und sagt, lass uns noch ein bisschen schmusen, sagt sie, nix da, sagt er, der bleibt stehen bis Sonntag. Also er ist ja... Nein, also... Seine Frau ist also echt manchmal so sauer auf den, also wenn er nach Hause kommt, nicht, hält sie dem Hund den Schwanz fest, damit er nicht wedeln kann, nicht, also ehrlich, du, der ist, ehrlich, kommt er neulich von der Arbeit mit dem Zug nach Hause, sie hat ihn am Bahnhof abgeholt, er steigt aus und sagt, oh, bin ich geschafft, du, mir ist schwindelig, mir ist übel, du, ich bin sowas von down, du, ich habe während der ganzen Zeit in der verkehrten Fahrtrichtung gesessen, du. Sagt sie, aber Schatz, hättest doch Mitreisenden fragen können, ob er mit dir den Platz tauscht. Es ging nicht, ich saß allein im Abteil. Sagt er, das war sowieso nicht mein Tag, du. Mein Chef hat mich einen alten Idioten genannt. Sagt er, das finde ich unfair. So alt bist du gar nicht. Oh, sie sagt immer, Schatz, wie kannst du bloß an einem einzigen Tag so viel verkehrt machen? Sagt er, ich stehe früh auf. Die haben ja auch mal in Scheidung gelegen, haben sich um die Kinder gestritten. Hat sie gesagt, schließlich habe ich die Kinder auf die Welt gebracht. Sagt er, und? Ne? Wenn ich 4 Mark in Zigarettenautomaten werfe und da kommen Zigaretten raus, wem gehören die Zigaretten? Mir oder dem Automaten? Ne? Ja, denk mal drüber nach. Ne? Fährt er neulich im Zickzack über die Landstraße, Peterwagen hält ihn an. Da sagt der Wachmeister, Sie sollten lieber Ihre Frau fahren lassen. Sagt der Wachmeister, ich bin vielleicht besoffen, aber nicht verrückt. Ja. In der Werkstatt hat mir der Kfz-Meister gesagt, Ihre Batterie braucht dringend einen neuen Wagen. Sagt er, neulich bin ich ja mit einer duften Frau, du, die hatte ich aufgerissen, du, bin ich in den Wald gefahren, du. Du, auf eine Lichtung, du, wir haben die Liegesitze runter, und dann wollte ich sie, du, und hat sie gesagt, mach lieber erstmal das Verdeck auf. Du, das hat eine ganze Stunde gedauert. Ich sag, bei mir dauert das 2 Minuten, ja, du hast ja auch ein Cabrio. Also das ist so. Freunde, also Freunde, bei dem wundert man sich manchmal sowieso, wie das Brett, das er vom Kopf hat, überhaupt hält. Also ihr kennt solche Typen. Er ist ja auch von sich so eingenommen. Also wenn er Geburtstag hat, schickt er seiner Mutter mein Glückwunsch-Telegramm, nicht? Also das ist... Aber gute Sprüche hat er ja drauf. Also der spricht für ihn. Der hat solche Sprüche, du. So Oma, Opa und auch Waldi gehen klauen nur bei Aldi. Also der hat Sprüche drauf. Ja. Nach dem Essen sollst du rauchen oder eine Frau gebrauchen. Hast du beides nicht zur Hand, dann den Priel entspannt. Also der hat Sprüche. Ja. Ja. Der hat solche Sprüche. Wenn du noch eine Schwester hast, die hässlich ist und mager, dann kannst du machen, was du willst. Da kriegst du keinen Schwager. Der hat ja. Er hat Sprüche, du. Wer wöchentlich nur einmal kann und möchte gerne täglich, der wende sich an Neckermann. Der Neckermann macht's möglich. Es ist ja, was? Freunde, mit dem kann man sich auch stundenlang unterhalten. Ich sag, was machst du eigentlich Samstag? Das, was ich immer mache, meinen Lottoschein zerreißen. Also der hat ja auch, du... Sagt er, ich habe das ein Fernsehgerät mit Mikrowelle. Ich sag, was soll denn der Blödsinn? Ja, da kann man 90 Minuten Film in 30 Sekunden sehen, sagt er. Das ist du, der. Er ist ja auch ein ganz vornehmer Typ. Der raucht Zigaretten nur mit eingebautem Drei-Wege-Cut. Also das ist ein ganz vornehmer Typ. Der sagt nicht Arschgeige, der sagt Analvioline. Also ganz vornehmer Typ. Ja, das ist. Du, das ist. Der da. Das ist ein richtiger Snob. Das ist ein richtiger Snob für sein Tischgebet zu Hause, bestellt er sich einen eigenen Fahrer. Also, der rauscht mit einem 1000-Mark-Antenne durch die Radarfalle. Also, das ist nicht. Das ist, ja. Und geizig, beim Kartenspielen will er nie geben. Also, der hat er neulich in der Zeitung gelesen, eine Meldung, alle ärztliche Hilfe war umsonst. Hat er zu seiner Frau gesagt, die Adresse von dem Arzt, die muss ich unbedingt haben. Und, du, bei einem Arbeitsunfall. Da wurde ihm mal das Ohr abgerissen. Die ganzen Kollegen haben das Ohr gesucht. Sagt einer, ich hab es. Sagt er, das ist nicht meins. Hinter meinem steckt da ein Bleistift. Bei einem anderen Arbeitsunfall. Hand ab. Rein in die Klinik. Hat der Chirurg gesagt, wir können leider nicht transplantieren. Wir haben keine männliche Hand auf Lager. Sagt der Assistenzarzt, ja, wir haben aber doch eine weibliche. Vielleicht können wir... Gesagt, getan. Nach einem halben Jahr trifft der Chirurg ihn wieder auf der Straße und sagt, na, mit der Hand alles in Ordnung. Sagt er, wunderbar, Herr Doktor, nur beim Pinkeln, da will sie nicht wieder loslassen. Du. Er war ja auch... Freunde... Kinder, der hat ja auch einen Arzt, du... Trifft sein Arzt ihn neulich auf der Straße und sagt, ich habe Ihnen doch strengste Bettruhe verordnet. Sie werden sich eine Lungenentzündung holen. Sagt er, nee, ein Kasten Bier. Da ist ein Typ, du, beim Saufen macht er mal die Augen zu. Der Arzt hat gesagt, er soll nicht so tief ins Glas gucken. Also der hat ja, der Arzt hat mal gesagt, also wenn man ihre Leber auskochen würde, hätten man prima Cognac. Also das ist ja... Der sagt, Herr Doktor, alle Leute sagen, ich lüge. Sagt er, das glaube ich Ihnen nicht. Also es ist ja... Und also. Na, und der hat den, pass mal auf, der hat den richtig durchgescheckt und hat gesagt, na, das wurde aber höchste Zeit, dass Sie kommen. Sagt er, wieso, sind Sie so knapp bei Kasse, Herr Doktor? Sagt er, wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Schau, sagt er, an Ihrer Stelle würde ich mir um das Baumsterben keine Gedanken mehr machen. Sagt an seiner Frau, der Doktor hat gesagt, ich hätte nur noch 8 Stunden zu leben, du. Du, lass uns mal hier entklärt in die Koje gehen, du. Noch ein bisschen zusammen schmusen. Sagt, sie kommt überhaupt nicht in Frage. Ich muss morgen ganz früh hoch und du kannst liegen bleiben, ne? Und Kinder haben die, du. Das erste Kind haben sie Espresso genannt, weil es sie die ganze Nacht wach gehalten hat und, nicht? Und da fährt die Kleine mal mit dem Puppenwagen spazieren. Guckt der Nachbarin rein und sagt, da ist doch gar keine Puppe drin. Nee, ich nehme ja auch die Pille. Hat die Kleine mal zu Hause gesagt, Mami, wo ist denn mein Papagei? Sei ruhig und iss dein Hähnchen. Hat die eine Kleine mal zu ihrer Freundin gesagt, du, essen deine Eltern auch nachts im Bett immer noch Mohrenköpfe? Nee, warum denn das? Ja, ich habe neulich gehört, wie meine Mami zu meinem Papi sagte, Mann, ist der dick, Mann. Hä? Papa, sagt der Papa, was ist eigentlich theoretisch und was ist praktisch? Pass auf, ich werde dir das erklären. Du gehst jetzt, fragst mal deine Schwester, deine Mutter und dann deine Oma, ob sie mit dir für 1000 Mark ins Bett gehen. Der kommt wieder und sagt, die haben alle 3 Ja gesagt. Sagt er, siehst du, theoretisch haben wir jetzt 3000 Mark verdient, aber praktisch haben wir 3 Nutten im Haus. Ne? Freunde, die älteste Tochter mal rein in so ein Schuhgeschäft und sagt zum Verkäufer dort, ich hätte gern ein paar gelbe Pumps, aber nicht ganz gelb, nur hinten die Naht und vorne die Pompons. So, der Verkäufer, haben wir nicht sowas. Dann hätte ich gern grüne Pumps, aber nicht ganz grün, nur hinten die Naht und vorne die Pompons. Verkäufer, haben wir nicht. Dann hätte ich gern lila Pumps, aber nicht ganz lila, wissen Sie, sondern nur hinten die Naht und vorne die Pompons. So, der Verkäufer, wissen Sie was, Sie können mich mal, aber nur hinten die Naht und vorne die Pompons. Und die Tochter hat sich mal von ihrem Freund nach Hause bringen lassen. Im Hausflur sollte es dann sein. Und er hat sie bedrängt und hat sie gesagt, nein, bitte nicht. Hat er gesagt, dann hol mir wenigstens einen runter. Aber ich kenne hier doch niemanden im Haus. Freunde, Freunde, wie heißt es immer so schön? Alles Heitere sollte kurz sein, alles Ernste auch. Und deshalb möchte ich mich fürs Erste von euch verabschieden heute mit einem Zweizeiler, der meinen Kindern zu Hause auch immer sehr, sehr viel Freude gemacht hat in den letzten Wochen. Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen. Ich danke euch. Freunde, Erfolg hat im Leben und Treiben der Welt, wer Humor, gute Laune und Nerven behält. Und das sind 2 Zeilen, die uns so ein bisschen verfolgen sollen in der zweiten Halbzeit. Das soll so der rote Faden sein. Eben am Tresen, ich war ja noch draußen. Nicht? Und da saß da einer rum, du. Also das Gesicht auf eine Briefmarke und die Post geht pleite. Also ehrlich, du, das ist... Nimmt sein Glas und sagt, Leber, duck dich, es kommt wieder einer. Das war ein Typ. Ich war eben vorne am Tresen, du. Der fluchte rum da wie so ein Brunnenputzer, also du. Ehrlich, du. Sagt er, Herr Ober, wo bleibt mein Wechselgeld? Oder was heißt hier Wechselgeld? Sie haben mir 50 Mark gegeben und haben gesagt, ziehen Sie ab. Also ehrlich, der sagt... Freunde, es ist, ich muss es hier am Anfang mal kurz sagen, du, Humor ist ja immer nur die Fähigkeit, heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird. Und nicht, Freunde, wie sagt man ja auch immer, das Bundeshaus in Bonn ist ein Altglascontainer, lauter leere Flaschen. Und da sagt zum Beispiel der eine Bundestagsabgeordnete zum anderen in der Debatte, sag mal, wie war es denn letztes Mal im Urlaub? Sagt er, genau wie hier im Parlament, du, man saß rum und wartet aufs Mittagessen. Unser Bundeskanzler hat mal eine Debatte gesagt und ich möchte Ihnen sagen, meine Herren von der Opposition, zu mir kann jeder kommen, ich bin nach allen Seiten offen. Da ruft einer von den Grünen, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Unser Helmut war ja nur auch kürzlich, hatte auch dann eine Konferenz wieder in New York und hat nachher noch ein bisschen gebummelt durch New York, durch so ein Boulevard da oder was weiß ich und hatte Hunger und kam an so einen Imbissstand, habe so ein halbes Hähnchen gezeigt, sagt die Verkäuferin, Chicken? Nein, schöne Frau, ich esse es gleich hier. Freunde, Freunde, unser Bundeskanzler, er muss leider immer mal wieder daran glauben, unser Bundeskanzler ist ja auch der beste Beweis dafür, dass Größe nicht immer entscheidend ist. Während die Wale fast ausgestorben sind, geht es den Ameisen nach wie vor blendend. Die Abgeordneten wollen jetzt auch bedrohten Tierwelt helfen. Sie kaufen keine Pudelmützen mehr. Man unternimmt auch von der Regierung etwas gegen die Massentierhaltung. Gummibärchen gibt es nur noch im Zweierpack. In Bonn passiert immer was. In Bonn kürzlich, ihr habt das gelesen von dem riesigen Empfang in Bonn. Die hatten alle eingeladen, aus der ganzen Welt, die großen Leute. Mitterrand aus Frankreich war da. Sogar die Queen aus England. Haben fürstlich gespeist. Beim Hauptgang ist es der Queen passiert. Etwas Menschliches. Ein Analseufzer. Mitterrand steht auf und sagt, ich entschuldige mich im Namen von Frankreich. 5 Minuten später das gleiche Theater. Helmut Kohl steht auf und sagt, diesen und die nächsten 3 übernimmt die Bundesrepublik Deutschland. Freunde, einige wissen Sie sicherlich auch nicht. Ich habe es gerade aus der Zeitung erfahren. Einige wissen nicht, wer den Thunfisch erfunden hat. Das war ja auch unser Bundeskanzler Helmut Kohl. Das wissen viele gar nicht. Ist vollkommen unbekannt. Helmut Kohl in seinem letzten Urlaub. In Österreich am Wolfgangsee. Hat er mit seinen Bermudas. Er trägt ja diese Freizeitpampers mit Nässeschutz. Weißt du? Hat er bis zu den Hüften im Wasser gestanden. Plötzlich kam ein Fisch von hinten durch die Beine. Hat Helmut gesagt, muss nicht tun, Fisch. Kinder, ich möchte mich noch einen Augenblick bei unserem Bundeskanzler aufhalten. Seine Gattin, die Hannelore, hatte Geburtstag und man hatte alles eingeladen. Die Minister, die Ministerpräsidenten, die Staatssekretäre, alle mit ihren Frauen, mit ihren Gattinnen. Und Helmut hatte sich einen besonderen Gag einfallen lassen. Er hatte in einem Bordell einen Papagei gekauft, als Geschenk für seine Frau. Nun saß der Papagei in der Runde und sagte keinen Ton. Alle versuchten vergeblich, den Papagei zum Sprechen zu bringen. Sagt Hannelore, er ist sicherlich noch fremd, er kennt ja niemanden. Ne? Guckt der Papagei in die Runde und sagt, die Kerle kenne ich alle, nur die Nutten sind neu. Freunde, auch unser ich bin bei der Politik jetzt, ihr merkt es. Auch unser Wirtschaftsminister Möllemann hat in der Bonner Altstadt mal einen Nightclub besucht, hat an der Bar gesessen, eine Blondierte hat sich zu ihm gesetzt. Der ist mit ihr ins Gespräch gekommen, hat gesagt, na, eine gute Begleiterin wäre mir schon 36.000 Mark im Jahr wert. Na, sie kriegt große Augen, die gehen nachher auf seine Bude, machen sich eine vorherige halbe Stunde. Sagt sie zu ihm, Jürgen, kann ich jetzt auf die 36.000 Mark vielleicht schon mal so einen kleinen Vorschuss kriegen? Na, sagt er, da wollen wir mal rechnen. 36.000 Mark, 3.000 Mark im Monat, 100 Mark am Tag. Nicht? 4,40 Mark die Stunde, eine halbe Stunde warst du hier, macht 2,20 Mark, jetzt will ich kein Wort mehr über Geld hören. auch unser damaliger Außenminister Genscher, ihr habt ihn noch vor Augen, dieser, wie sagt man, dieser Truckerfahrer mit den großen Seitenspiegeln, also der hat damals an einer Nahostkonferenz teilgenommen und ist anschließend noch ein bisschen gewandert durch die Wüste und hat dort eine Flasche entdeckt im Sand, hat sie hochgehoben, hat sie entkocht, ein Geist entweicht und sagt, ich danke dir, du hast mir die Freiheit geschenkt, du hast einen Wunsch frei. Genscher entfaltet eine Landkarte des Krisengebietes und sagt, ich wünsche mir Frieden für diese ganze Region. Sagt der Geist, das ist leider unmöglich. Genscher faltet die Karte wieder zusammen, will gerade gehen, sagt der Geist, du hast immer noch einen Wunsch frei. Genscher denkt kurz nach und sagt, dann wünsche ich mir, dass der HSV deutscher Fußballmeister wird. Der Geist kratzt sich hinterm Ohr und sagt, kann ich noch mal die Karte sehen? So, wir kommen mal kurz nach Bonn zurück. In Bonn fand ja kürzlich ein Chirurgenkongress statt. Alle Größen der Chirurgie waren dort vertreten. Es hatten sich drei Leute zusammengefunden, ein Amerikaner, ein Japaner, ein Deutscher. Diese drei unterhielten sich, sagt der Amerikaner, ich hatte neulich einen Fall, ich mag es euch nicht erzählen. In die Schrottpresse gekommen, das Einzige, was von ihm übrig geblieben war, war sein kleiner Finger. Ich habe eine Hand dran gesetzt, einen Arm. Einen Körper, Beine, Hände, einen Kopf draufgesetzt. Der Mann ist wieder so tüchtig, der hat 100 Leute arbeitslos gemacht. Da sagt plötzlich der Japaner, wir hatten neulich eine Kernkraftexplosion, alles hops. Von einem Typ war nur ein kleines Haar übrig geblieben. Ich habe es mitgenommen, das Haar, habe einen Kopf dran gesetzt, einen Kopf konstruiert, Ohren. Ich habe ein Gehirn eingesetzt, einen Körper dran, der Mann ist so tüchtig jetzt. Der hat 200 Leute arbeitslos gemacht. Sagt der Deutsche, das ist gar nichts. Ich bin kürzlich durch die Bonner Altstadt gegangen, habe einen Furz gerochen. Ich habe ihn eingepackt, mit in meine Praxis genommen. Ich habe einen Hintern drum geformt. Einen Korpus, einen Kopf, Arm, Beine, alles. Der Mann ist so tüchtig, der hat 3 Millionen Menschen arbeitslos gemacht. Ich habe ihm einen Namen gegeben, Norbert Blüm. Freunde, ich meine, Nobby ist ja auch ein Thema. Nobby hat ja damals in einer Talkrunde mal so schön gesagt, wenn schon arbeitslos, dann wenigstens einen Beruf, der auch Spaß macht. Nobby sagt man ja nach, wenn er sich auf einen Tennisball setzt, kann er die Beine baumeln lassen. Und ja, er ist ja, man hat sich auch rumgesprochen, er ist der Einzige, der unter dem Bett stehen kann. Und Nobby neulich beim Golf ging mit seinem Schläger über den Platz. Das sah aus, als wollte er zum Stab hochspringen. Beim Putten ist er ins Loch gefallen. Die haben 3 Tage gebraucht, um ihn zu finden. Das ist unser Politiker, auch zum Beispiel unser Verkehrsminister Krause. Der will die ganzen Autobahnen jetzt mit Gras einsäen, damit die Autofahrer auch bei 100 Stundenkilometern noch das Gefühl des Rasens haben. Ne? Krause, Kinder. Krause ist ja auch derjenige, der immer gesagt hat, also alle reden vom öffentlichen Verkehr, nur keiner traut sich. Und ich sage immer, Freunde, es gibt ja irgendwie 2 Arten von Politikern. Also den einen ist alles wurscht, die anderen müssen überall ihren Senf dazugeben. Wie zum Beispiel der eine, der junge Reporter seinen älteren Kollegen fragt und sage, kannst du mir verraten, wann ein Politiker lügt? Sagt er, das ist an sich ganz einfach, wenn er sich an die Nase fasst. Dann sagt er die Wahrheit. Wenn er sich am Ohr kratzt, dann sagt er die Wahrheit. Nur wenn er den Mund aufmacht, dann musst du vorsichtig sein. Ne? Das sind so die Journalisten. Ein Journalist hat doch den Gorbatschow gefragt. Sagen Sie, was haben Sie Erich Honecker eigentlich zu Weihnachten geschenkt? Sagt er, ein Zäpfchen. Sagt er, warum das denn? Ja, was soll man so einem Arsch schon schenken? Es ist ja... Freunde, Freunde, habt ihr die Meldung in der Zeitung nicht gelesen von dem Schalk Golokowski, von diesem Devisenfuzzi am Tegernsee da unten? Hat sich heute Morgen mit der Pistole in den Kopf geschossen. Ist nichts passiert, er hat eine Gedächtnislücke getroffen. Es ist ja... Ne? Das ist ja auch ein Thema wert, dieser, wie sagt man, der Chef der Schweizer Garde aus dem Vatikan da unten, der Papst. Ist ja auch ein Thema. Nicht? Hat sich jetzt seinen Mantel tiefer legen lassen? Wenn er den Boden küssen will, braucht er nur die Tür aufzumachen. Also das ist ja, der hat ja bei seiner letzten Weltreise, hat er sogar Berlin besucht, das KDW, das Kaufhaus des Westens. Er ist durch alle Stockwerke, hat sich alles zeigen lassen, hat alles sich angesehen in Ruhe. Am Ausgang hat der Chef ihm noch einen riesen Blumenstrauß überreicht. Und er hat gesagt, Heiliger Vater, bitteschön. Sagt der Bruder, womit habe ich das verdient? Sagt der Heiliger Vater, Sie sind der erste Pole, der das KDW verlässt, ohne was geklaut zu haben. Freunde, Freunde, ihr merkt an solchen kleinen Geschichten, Witz ist manchmal nichts anderes als amüsant gemachte Wahrheit. Ein Mann von der Gewerkschaft hat ein großes Unternehmen besucht und hat den Chef dieses Unternehmens gefragt, uns ist zu Ohren gekommen, Sie bezahlen Ihre Leute unter Tarif. Wie viele Leute beschäftigen Sie? Sagt er, 3 Mann und eine Frau. Kann ich die Leute sprechen? Sagt er, natürlich. Er lässt sich die 3, was verdienen Sie? Ja, sagen die 3 Männer, wir verdienen 500 Mark in der Woche. Ja, in Ordnung. Und die Frau? 400 Mark. Ja, sagt er, auch in Ordnung. Und sonst beschäftigen Sie niemanden mehr hier? Sagt er, doch, ich beschäftige noch so einen alten Trottel. Wissen Sie, der kriegt nicht viel. Der kriegt freie Station und jede Woche ein bisschen Taschengeld für Zigaretten. Sagt er, ich möchte den Mann sofort sprechen. Sagt er, Sie sprechen schon die ganze Zeit mit ihm. Freunde, es ist ja auch die Zeit, wo alles von Rationalisierung spricht. Ich meine, Rationalisierung ist ja, wenn ein Arbeiter, der 500 Mark in der Woche verdient, durch eine Maschine ersetzt wird, die nur 1 Million kostet. Nicht? Man sagt ja immer, einer, der ein Haus besitzt, ist ein Hausbesitzer. Einer, der ein Auto besitzt, ist ein Autobesitzer. Einer, der beides besitzt, ist ein Asylant. Und zum Beispiel am... Habt ihr diese Geschichte gehört, da von dem Hochhaus da am Flughafen? Riesenhochhaus, du, da haben, oben wohnt ein Wessi, in der Mitte ein Asylant, unten wohnt ein Ossi. Eines Tages ist aber voll eine Boeing rein in dieses Hochhaus, alles Trümmer, nichts von mir zu sehen. So, nichts, nur einer hat überlebt. Wer? Der Wessi, er war zur Arbeit. Es war... Und es ist ja... Nee, man muss also doch Zeitung lesen. Ich habe in so einer Illustrierten jetzt eine Meldung gelesen, da hat ein Mann seine Frau aus dem Fenster geworfen. Die Meldung stand in Schöner Wohnen. Und man liest ja auch überhaupt im Moment von diesem Leo Kojak, liest man ja auch gar nichts mehr, nicht? Der hat jetzt in Hollywood einen neuen Job, Deo-Roller bei King Kong. Also etwas, Ich lese ja viel solche Sachen ganz gern. Also ich habe zum Beispiel in der Zeitung jetzt gelesen, die Japaner haben eine Pille erfunden. Da kannst du dich nach 10 Tagen noch mit dem Toten unterhalten. Kriegst nur keine Antwort. Und Kimmermann sagt ja zum Beispiel auch, den Japanern sagt man ja zum Beispiel nach, sie sind nur wirtschaftlich deshalb so stark geworden, weil sie während der Arbeitszeit auch arbeiten. Und zum Beispiel in Schottland soll es ja keine Kriminellen mehr geben. Nicht? Die Gefangenen müssen jetzt Miete bezahlen. Und Kinder, das ist, ja, denken müsst ihr alleine, da kann ich euch nicht helfen. Ihr merkt es, es ist ein bisschen international, nicht? Nicht, wisst ihr zum Beispiel, warum der liebe Gott den Orgasmus erschaffen hat? Nicht, damit die Italiener wissen, wann sie aufhören müssen. Und es ist, man liest ja, Freunde... Nicht, das sind Sachen, die liest man einfach in der Zeitung. Kind, Freunde, ich bin ewig am Blättern in der Zeitung. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, Katrin Krappe hat einen neuen Trainer aus China, Doping. Und nicht, wann sagt zum Beispiel ein Chinese guten Morgen, wenn er Deutsch sprechen kann. Das sind so, ich gebe es zu, sind Kleinigkeiten, man muss es nur wissen. Nee? Wisst ihr zum Beispiel, warum die Engländer so fanatische Teetrinker sind? Nicht? Weil ihr Kaffee ungenießbar ist. Nicht? Die Engländer haben zum Beispiel auch die Tischrede erfunden, um vom Essen abzulenken. Also das ist ja, nee? Das ist ein bisschen international. Wie ein Amerikaner sich eine dufte Puppe in Berlin aufgerissen hat. Der kommt nach Amerika zurück und telegrafiert sofort und telegrafiert, solltest du von mir etwas bekommen? Schatz, nenn es nicht Mary, sondern Marie, das klingt deutscher. Und sollte es ein Junge sein, nenn ihn nicht Joe, sondern Johannes, das klingt deutscher. Sie telegrafiert auch zurück. Solltest du von mir etwas bekommen? Nenn es nicht Tripper, sondern Trapper, das klingt amerikanischer. Freunde, ich meine, ihr gebt mir recht, international sich zu bewegen, da steckt auch ein Quantum drin. Zum Beispiel die Österreicher sind ja auch auf Zack. Die Österreicher, die haben aus Beethoven einen Österreicher gemacht, aus Hitler einen Deutschen. Ich meine, die sind auf Zack. Der Ötzi zum Beispiel, dieser, habt ihr jetzt gelesen, dieser Schneemensch, den sie da gefunden haben, das soll ja zum Beispiel ein Schweizer Beamter gewesen sein. Nur ein Schweizer Beamter lässt sich vom Eis überraschen. Nee? Also, ja. Nee? Das ist international. Denkt an das Marinemanöver in der Nordsee. Du, da kommt ein U-Boot an. Luke wird aufgerissen, Österreicher kommt raus und sagt, neuer Weltrekord, 3 Monate unter Wasser. Kurz Zeit später kommt ein neues U-Boot an. Luke wird aufgerissen, Sternenbanner raus. Ein Ami ruft, neuer Weltrekord, 6 Monate unter Wasser. Kurz Zeit später kommt ein kleines U-Boot angetuckert. Luke wird aufgemacht, kommt einer raus und sagt, Gruß vom Führer, wo kann man hier tanken? Freunde, ihr gebt es zu, das ist international. Da sagt der eine Ostfriese zum anderen, du kennst eigentlich den Unterschied zwischen einer Wasserstoffbombe und einer Neutronenbombe. Oder nee, kenne ich nicht. Pass auf, ich erkläre dir das. Wenn die Wasserstoffbombe fällt, ne, dann bist du weg, dein Haus ist weg, nicht, und dein Fahrrad ist weg. Wenn die Neutronenbombe fällt, ne, dann ist dein Haus noch da, dein Fahrrad ist noch da, nur du bist weg. Sagt er, du, das muss irgendwie noch eine dritte Bombe geben. Sagt er, wieso denn das? Ja, ich stehe heute Morgen auf. Ich bin noch da, mein Haus ist noch da, nur mein Fahrrad ist weg. Ne? Freunde, ihr merkt, wo wir zwischenzeitlich gelandet sind in Ostfriesland. Und das ist ja ein Fleckchen Erde, du Freunde in Ostfriesland, du, da gehen die Leute noch angeln, da haben die Leute noch Würmer, du, das ist aber schön da, du. Da steht eine Ostfriese an der Verkehrsampel und drückt immer. Kommt ein Polizist und was machen Sie denn da? Ich klingel, dann macht aber keiner auf, Herr Wachmeister. Sagt der Polizist, lassen Sie mich mal. Er drückt und sagt, nee. Aber scheint jemand da zu sein. Oben brennt noch Licht. Ja. Freunde, Ostfriesland, kommt einer ins Reisebüro und sagt, guten Tag, ich möchte gern fliegen. Ja, einen Moment, ich fange ihm mal ein paar. Und da sagt der eine Ostfriese zum anderen, du, ich war jetzt im Urlaub, war ich in Afrika, du. Du, das war so heiß, du. Sagte, wo warst du da genau? Sagte, am Äquator. Sagte, und? Nördlich oder südlich? Sagte, nördlich. Na, sagte, nördlich, das geht ja noch. Also das ist ja... Guck mal, die Guten kommen nie so an, merkst du schon? Zwei Ostfriesen fahren mit ihrem Manta, ne? In die Alpen. Auf halber Strecke sehen Sie so eine Pfütze. Sagt der eine, halt, der Bodensee. Der steigt aufs Dach, macht den Körper runter, rappelt sich wieder hoch, steigt ein und sagt, kann's weiterfahren, ist zugefroren. Ne? Die fahren hier richtig rein in die Alpen, du, in einer Serpentine, da fliegen sie voll raus aus der Kurve, du, runter, du, eine schreit, oh Gott, wir werden sterben, sagt der andere, mach dir doch nicht in die Hosen, da unten kommt ein Stoppschild, Mensch. Die sitzen hier in den Alpen, du, die sitzen in den Alpen in ihrer Berghütte, sagt der eine zum anderen, mach den Ofen mal an. Sagt der, lieber Ofen, wie geht es dir? Du siehst gut aus. Was machst du heute Abend? Sagt der Blödmann, du sollst den Ofen anfeuern. Sagt der Ofen, Ofen, Ofen, Ofen. Freunde, na, da gehen zwei Ostfriesen in der Wüste spazieren, tagelang. Plötzlich sagt der eine, halt mal an, ich hab Sand im Schuh. Guck mal, solche kleinen Sachen gefallen mir besonders gut. In Ostfriesland, in einem öffentlichen Badeanstalt, kommt eine Frau aus dem Wasser, sagt der Bademeister, ich bin eben unsittlich berührt worden. Na, der Bademeister, der guckt ins Schwimmbecken und sieht, wie ein Opa auf dem Grund taucht. Sagt er, was machen Sie denn hier? Sagt er, ich suche mein Toupet. Dreimal hatte ich es schon, immer war es wieder weg. In Ostfriesland? In einem Dorf in Ostfriesland, du, da hat sich ein Opa auf dem Dachboden aufgehängt. Oma ist am nächsten Tag durchs Dorf gelaufen und überall erzählt, der Herrgott hat Opa mit dem Lasso eingefangen. Sagt der eine Ostfriese zum anderen, du, meine Frau lässt mich einfach Sonntagnachmittags nicht auf dem Fußballplatz, du. Sagt er, dann setz dich doch zu Hause mal durch. Schnapp dir deine Frau, leg sie übers Knie und dann lässt sie dich bestimmt los. Am nächsten Sonntag ist er wieder nicht auf dem Fußballplatz. Sagt er, hast du das nicht gemacht? Ich hab das gemacht, sagt er natürlich. Ich hab sie übers Knie gelegt, Hose runter, du, und dann wollte ich plötzlich nicht mehr auf dem Fußballplatz. Ja? Kommt eine Frau zum Arzt und sagt, der Doktor, meine Spirale ist im Arsch. Ja, da gehört sie auch nicht hin. Ich meine, es ist... Es war ziemlich schwer, heute Abend euren Geschmack zu treffen. Poldi, da sagt der eine Musiker in Ostfriesland zum anderen, was liebst du am meisten, sagt der Märsche ohne M. Guck mal. Heino war ja auch in Aurich auf Konzerttour. Er betritt die Bühne der Konzerthalle. Nur eine einzige weibliche Besucherin ist da. Und er sagt, heute Abend singe ich nur für dich. Sagt sie, da muss ich aber beeilen, ich mache hier nämlich sauber. Das ist immer noch Ostfriesland. Da fährt ein Laster. Nebenan kommt ein Sportflitzer. Mit Fuchsschwanz an der Antenne. Der versucht, den Laster zu überholen, als er auf gleicher Höhe ist, kurbelt er das Fenster und sagt, ich heiße Manni und fahre einen Manta und du verlierst Ladung. Der kümmert sich nicht drum, fährt weiter, halbe Stunde später, versucht er den wieder zu überholen, gleiche Höhe, der kurbelt das Fenster, ich heiße Manni, fahre einen Manta und du verlierst Ladung. Da kurbelt er sein Fenster und sagt, ich heiße Erwin und fahre einen Streuwagen. Freunde, ich bin heute Abend ins Quasseln gekommen, aber ich glaube, wir hatten trotzdem ein wenig Spaß miteinander Und das Einzige, was mich hier jetzt noch hält, ist die Erdanziehungskraft. Und ich möchte mich heute Abend von euch verabschieden mit einem kleinen Jäger-Trinkspruch. Schwer dauert mich der Auerhahn, der im April nur balzen kann. Nur 14 Tage, armes Reh, hast du im Sommer Liebesweh. Und auch des Hirsches edle Zunft hat einmal nur im Jahr die Brunft. Ja, auch das Schwein, Jahr aus, Jahr ein, kennt nur der Rauschzeit Liebespein. Jedoch der Mensch, oh welch Entzücken! Ob Winter, Sommer, Herbst, ob Lenz, ihm soll's das ganze Jahr durchglücken. Gott schütze uns vor Impotenz.